1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der Radio Workshop. Der Radio-Workshop, ein flüchtiger Bekannter. Ganz überraschend meldet er sich vor wenigen Wochen, fragt, ob ich mir vorstellen könne, einen Workshop zum Thema Radio zu leiten. Die Teilnehmer des Kurses seien Schüler, allesamt um die 15 Jahre alt, sagt er. 2 Vormittage soll das Ganze dauern. Ich könne ja ein wenig über meine Arbeit erzählen und darüber, wie es so zugeht bei einem Radiosender, schlägt der flüchtige Bekannte weiter vor. Ich willige nach kurzer Bedenkzeit ein, mich treibt, um ehrlich zu sein, eine gewisse Neugier. Neugier. Kurze Zeit später stehe ich in einem schmucklosen Klassenzimmer und schreibe genau das mit Kreide an die Tafel. Neugier. Dafür müsst ihr euch nicht schämen, sage ich den etwa 15 Anwesenden und schreibe einen weiteren Begriff daneben. Hartnäckigkeit. Auch hier gilt, keine falsche Scham, seid einfach hartnäckig, sage ich. Was verdienen Sie eigentlich brutto, will eine Schülerin wissen. Denkt nicht immer nur ans Geld, sage ich ihr und skizziere in wenigen Sätzen ein sogenanntes Feature, für das ich vor etlichen Jahren zeitverschwenderisch Wochen und Monate aufgewendet habe. Titel: Tätowierungen im Rock'n'Roll. Dutzende Interviews, mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Kilometer, dazu eine Reihe von Besuchen in unterschiedlichsten Tätowierstudios. Wenn du das alles gemacht hast, sage ich der Schülerin, ergeben sich daraus fast zwangsläufig neue Themen. Ich erwähne die walisische Band Manic Street Preachers, deren Musiker ich einst zu ihren Tätowierungen befragt hatte. Kurze Zeit später, im Anschluss an das Interview, war deren Gitarrist Richie Edwards spurlos verschwunden. Sein Wagen verlassen an einer Brücke gefunden worden. Ich widmete Richie Edwards also eine ganze Sendung. Selbstmord, tippt einer der Schüler. Höchstwahrscheinlich ja, sage ich. Wie traurig, meldet sich nun eine Schülerin und fragt gleich sinngemäß hinterher, sollte Radio tatsächlich so traurig sein? Ooh. Die Manic Street Preachers, der Radio-Workshop. Sollte Radio tatsächlich so traurig sein? Natürlich nicht, sage ich. Es soll und darf auch lustig zugehen. Vielfältig, abwechslungsreich, in Dur, in Moll. Toll, sagt die Schülerin. Und wie geht es jetzt weiter im Programm? Zum Beispiel mit Kylie Minogue schlage ich vor. Sie hat mit den Manic Street Preachers schon zusammengearbeitet und außerdem erscheint gerade ihr neues Album Aphrodite. Nun meldet sich ein Schüler, der gleich zu Beginn klargestellt hat, seine einzige Leidenschaft sei das Schlafen. Auch und gerade in Klassenzimmern. Kylie Minogue ist todlangweilig, sagt er. Dass er sich überhaupt meldet, finde ich erstaunlich. Sein Nebenmann, ein gewisser Manuel, korrigiert ihn. Sie ist nicht todlangweilig, sie ist sterbenslangweilig, sagt er. Tod und Sterben. Ich will ein lustiges Radio, meldet sich erneut die Schülerin von ihm. Sabrina heißt sie, ihr Hobby ist Reiten. Wären wir jetzt bei der Erstellung eines Musikprogramms, würde ich vorschlagen, wir spielen Kylie Minogue zusammen mit Nick Cave, sage ich. Danach können wir dann ja lustig werden. Worum geht es denn in dem Lied, fragt jemand, der ganz hinten sitzt, Frederick. Er, Nick Cave, besingt seine Rolle als Mörder. Sie, Kylie Minogue, singt aus der Rolle des Opfers heraus, antworte ich. Das ist ja gruselig, sagt erneut Sabrina, die Reiterin. Solch ein Lied möchte ich nicht hören. Ich will die neue Kylie. Gut, sage ich. Dann hören wir eben beide Kylies. Eine jetzt, die andere später. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the Wild Rose. a lie a day. Der Radio-Workshop. Stimmt es eigentlich, dass nachts keine langsame Musik gespielt werden darf, weil die Gefahr besteht, Autofahrer könnten darüber einschlafen und gegen Bäume fahren? Erkundigt sich ein Schüler. Davon habe ich nie gehört. Nein, das stimmt nicht, sage ich. Darf man eigentlich im Winter auch Sommerhits spielen? So lautet eine weitere Frage. Auch im Winter scheint die Sonne bisweilen, sage ich. Auffallen, jetzt spielen wir einen Sommerhit, schlägt eine Schülerin vor. Und jemand müsste einmal das Fenster öffnen, sagt sie, es ist entsetzlich warm. Stimmt, sage ich, und wühle in meiner Tasche nach einem Sommerhit. Hat jemand eine Idee, frage ich. Da sich aber die eingehenden Antworten nicht mit dem decken, was ich an Tonträgern dabei habe, greife ich zu einem Lied, das den Sommer immerhin thematisiert. Summer, ein Song des Australiers Louis Tillett gemeinsam mit Charlie Owen. Wer ist Louis Tillett? Fragt Christina. Sie sitzt neben Sabrina, der Reiterin. Ein australischer Sänger und Musiker, der gelegentlich mit Nick Cave verglichen wird und sich auf rätselhafte Art und Weise für Serien, Mörder und Verbrecher ganz allgemein interessiert, antworte ich und erwähne womöglich auch den Namen des Düsseldorfer Serienmörders Peter Kürten. Dann spiele ich den Song, bevor Sabrina dagegen protestiert und erneut lustiges Radio einfordert. Spend my Saturday nights alone. Nothing to do, just sit at home. This town's getting dead, nowhere to go. Close the dance, she don't seem to show. Summer is coming again. Summer my friend, summer, the day to be summer within my reach. Summer has gone and I'm all alone. I think I'll just go on back home. Town's getting deader than before. No place to go. Der Radio-Workshop. Achtet während einer Radiosendung darauf, dass ihr Politiker und andere Würdenträger nicht haltlos beschimpft und beleidigt. Und quatscht nicht in den Gesang eines Liedes hinein. Dafür gibt es das häufig instrumental gehaltene Intro eines Liedes, die sogenannte Rampe. Passt auf, dass euch niemand beim Rauchen erwischt. Und wenn euch ein Lied gefällt, sagt es ruhig. Aber spielt es nicht gleich 10-mal hintereinander. Achtet ein wenig auf eure Sprache. Ihr könnt nicht andauernd sagen, dass ein Lied euch flasht. Das könnte einigen Hörern mit der Zeit wirklich auf die Nerven gehen. Vermeidet andererseits Begriffe wie Dufte oder Knorke. Sie sind haltlos veraltet und haben in einer von euch gestalteten Radioshow nichts, aber auch wirklich gar nichts zu suchen. Das sage ich. Muss man nach jedem Lied ein Urteil fällen, egal ob positiv oder negativ, fragt nun ein Schüler namens Enrico. Nein, sage ich, wir sind schließlich nicht in einer Gerichtsshow. Man kann auch mal gar nichts sagen. Oder aber man entdeckt in einem Lied klangliche oder textliche Besonderheiten, die lohnen, aufgegriffen zu werden. Beispielhaft halte ich das MIA-Album Carla aus dem Jahr 2007 in die Höhe. Eine Reihe der Anwesenden kennt und schätzt dieses Album. Im folgenden Lied, sage ich, passieren ungewöhnliche Dinge. Was bedeuten sie? Was fällt euch auf? Musik ab. When everybody leaves you lonely, times are west and sad, and the world is falling on your head. Just remember, for all you know, good or bad, come on, babe, you're gonna live tomorrow if you don't die today. To fall in love. Now the fear got in me, it's gotten me deep. That's where it's gonna stay and never leave. Someone come lay my worry, someone come kill my pain, someone come and put me on my feet again. To fall in love, we gotta love one another, that's what the good man says, but I got too much trouble going round my head. To fall in love. Takes a Muscle, dies ist ein Titel aus dem neuen Album von M.I.A., Maya, das am Ende dieser Woche erscheinen wird. Zuvor aus dem Kala-Album aus dem Jahr 2007, Paper Planes, M.I.A. Man hört da das Klirren einer Registrierkasse, sagt eine Schülerin, und dazu Schüsse aus einer Maschinenpistole. Interessant, sage ich. Was verbindest du mit diesen Schüssen üblicherweise? Krieg, Sterben, Tote, sagt sie. Denkst du auch daran, wenn du die Schüsse hier im Lied hörst, frage ich sie. Ans Sterben? Nein, sagt sie, man kann zu den Schüssen aus dem Maschinengewehr ja richtig tanzen. Interessant, sage ich und werde nun von einem der Schüler unterbrochen, Manuel. Die Schüsse da stammen nie und nimmer aus einem Maschinengewehr, sagt er. Woher sonst, frage ich. Das ist der Sound der Desert Eagle, sagt er. Eine Handfeuerwaffe. Manuel zählt ihre Vorzüge auf und weist auf eine Reihe von Videospielen hin, in der sie vorkommt, die Desert Eagle. Es entwickelt sich kurzzeitig eine rege Diskussion um alle nur denkbaren Spiele und Serien, die mir nun meinerseits Zeit gibt, interessiert mitzuschreiben. Desert Eagle. Aha. Interessant. Selbst auf Don Johnson soll damit bereits in den frühen 80er Jahren vereinzelt angelegt worden sein. Das werden spätere Recherchen meinerseits ergeben. Musik hier von George Fitzgerald, Weakness, davor Miami Vice. Der Radio-Workshop. Wenn nun wirklich mal ein schweres Verbrechen geschieht und das Radio berichtet darüber, welche Musik sollte danach gespielt werden? Fragt nun Manuel, der eben noch die Feinheiten der Desert Eagle erläutert hat. Gute Frage, sage ich, und wirke vermutlich etwas ratlos. Es sollte eine eher neutrale Musik sein, antworte ich dann und verfluche mich innerlich für diesen im Grunde nichtssagende Wortwahl, die gleichwohl im Radio Deutsch real existiert. Neutrale Musik. Eine Musik, die die Opfer nicht verhöhnt, den oder die Täter nicht glorifiziert. Ich flüchte mich ins Beispielhafte und sage, nach einem Dreifachmord in einer Villa solle man ein Lied der Killers tunlichst vermeiden. Bestenfalls vertretbar sei ein Lied des Frontmanns der Band, Brandon Flowers, der wandle neuerdings auf Solopfaden und könnte aus meiner Sicht durchaus gespielt werden, wäre da nicht der etwas problematische Titel des Liedes. Crossfire, zu Deutsch Kreuzfeuer. Man könnte den Titel ja einfach verschweigen, schlägt der Schüler Manuel vor. Keine schlechte Idee, sage ich. Manuels Nachbar, dessen Hobby das ausgiebige Schlafen ist, wacht urplötzlich auf. Totschweigen, sagt er. Einfach totschweigen. Thank you. Der Radio-Workshop, eben übrigens eine sogenannte Kreuzblende zwischen Brandon Flowers und der amerikanischen Band Interpol mit einem neuen Track Lights. Berichte über Mord und Totschlag im Radio. Danach Musik von Interpol. Das halte ich für vertretbar, teile ich meinen Zuhörern mit. Interpol. An dieser Stelle verweise ich darauf, dass es auch innerhalb einer Musiksendung zu dringenden Fahndungsaufrufen kommen kann. Dann nämlich, wenn bestimmte Künstler selber die Fahndung nach sich ausrufen. Ein solcher Fall etwa ereignete sich vor Jahren innerhalb der New Yorker Underground-Rap-Szene. Die Hard-Gangster-Rappers lüfteten Teile ihrer Identität durch unheimlich anmutende Steckbriefe auf der Rückseite eines ihrer Plattencover. Einer der insgesamt drei Rapper, Flybet Van Damme, geboren auf Garbage Island, Müllinsel also. Besondere Kennzeichen, eine Glaspipette anstelle eines Geschlechtsorgans. Dazu eine ungewöhnlich schmale, längliche Kopfform, die sich nach oben hin unnatürlich verbreitert. Ein weiterer im Bunde, Guy Albino. Angeblich geboren in Peru, Geschlecht unbestimmbar. Dazu mehrere geplatzte Blutadern unmittelbar unter beiden Augen. Und schließlich Duke Crabmore. Geburtsort ebenso unbekannt wie Geschlecht und derzeitiger Aufenthaltsort. Glatze, aufgedunsenes Gesicht, Dreitagebart und die merkwürdige Angewohnheit, geradezu zwanghaft dreimal täglich gleich mehrere Eier verzehren zu müssen. Langsam bekomme ich Angst, stöhnt Sabrina auf, als ich das Cover der entsprechenden Platte zur Ansicht herumreiche. Ich dachte immer, Radio wäre eher lustig. Kann mal jemand die restlichen Fenster öffnen? Ihrer flehentlichen Bitte wird umgehend Folge geleistet. Wir machen eine kurze Pause, schlage ich vor, und das lassen sich die Anwesenden nicht zweimal sagen. Sie stürmen hinaus aus dem schmucklosen Klassenraum, bis auf einen, Manuels Nachbar, der Schläfer. Eigentlich hat er sich bis hierhin wirklich richtig gut gehalten, jetzt aber ist er tatsächlich eingeschlafen. Gute Nacht. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. I bury my body at the beach so I can get a suntan. Quick, pull the Johnny. so I can beat him with a stick. Now that I shat, I wipe my right ass with your cat. Stole your gold teeth, crack most teeth. I made of concrete, staring at the people in the Porsches. When I wear my shoes that I made out of corpses, 50, a cherry bomb with the fuse lit. It's body organ soup when you take a shit in your pants, covered with worms and ants. Now I'm gonna slap you in the knuckle with a belt buckle.